Hören Teil 2. Sie sitzen in der Maschine auf dem Weg nach Korsika und hören die Ansage. Sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich an Bord dieses Airbus A321 auf unserem Flug nach Korsika. Mein Name ist Sabine Segers und ich bin heute Ihre verantwortliche Flugbegleiterin auf diesem Flug. Im Namen von Kapitän Rainer Koch und unserer ganzen Bordbesatzung wünschen wir Ihnen einen schönen und angenehmen Flug. Bevor wir Ihnen den kurzen Videofilm mit den Sicherheitsvorkehrungen zeigen, möchten wir Ihnen noch mitteilen, dass dies ein ganz besonderer Flug ist, denn unser Kapitän Rainer Koch fliegt heute zum letzten Mal für unsere Fluggesellschaft, bevor er in den wohlverdienten Ruhestand geht. Er hat 40 Jahre für unsere Fluggesellschaft gearbeitet und in den letzten 4 Jahrzehnten verschiedene Flugzeugtypen, wie zum Beispiel auch diesen Airbus A321, geflogen. Rainer Koch ist eine faszinierende Person und hat jeden Menschen mit einem freundlichen Lächeln begrüßt. Er war für viele Piloten unserer Airline auch als Flugtrainer tätig. Er hat als Fluglehrer unserer Flugschule in den 90er Jahren die neuen Piloten ausgebildet. Außerdem wird unser Pilot Rainer Koch heute 60 Jahre alt und dazu möchten wir ihm recht herzlich gratulieren. Für diesen großen Tag und das doppelte Ereignis hat sich unsere Fluggesellschaft in Kooperation mit der Flugsicherheitskontrolle Frankfurt etwas ganz Tolles ausgedacht. Sie werden in Kürze erleben, wie man in der Fliegerwelt Abschied von Piloten nimmt. In Frankfurt wird unser Flugzeug zuerst durch die Feuerwehrlöschfahrzeuge zum Abschied mit Wasser bespritzt. Danach wird sich der Kapitän höchstpersönlich von dem Flughafen und dem Tower verabschieden, indem er nach dem Start in der Luft die Flügel der Maschine 3-mal bewegen wird. Das heißt, dass es gleich nach dem Start ein paar Mal wackeln wird und Sie 3-mal die Flügel nach rechts und sofort nach links bewegen sehen. Machen Sie sich keine Sorgen, das ist für die Maschine und deren Sicherheit überhaupt nicht gefährlich. Die Maschine ist für weitaus extremere Situationen ausgestattet. Wir haben die Erlaubnis bekommen, auch einmal eine Runde über Frankfurt zu drehen. Und das machen wir im Tiefflug, das heißt, wir werden in einer Höhe von ungefähr 1000 Metern über die Rhein-Main-Metropole fliegen. Genießen Sie mit uns diese einmaligen Momente und Bilder. In Korsika angekommen, darf der Kapitän einmal in 15 Metern Höhe über die Landebahn fliegen, ehe wir landen. Das nennt man in der Fliegersprache einen Low-Pass. Das bedeutet, Sie werden in einer Geschwindigkeit von 300 km pro Stunde über die Landebahn fliegen, dann drehen wir 2 Kurven, bevor wir endgültig landen. Machen Sie sich keine Sorgen, wir werden pünktlich in Ajaccio ankommen.